Lisa Schunk führt durch das Monrepus-Spurenlabor, zeigt Mikroskope jeglicher Art, Hochleistungskameras, aber auch feinste Steinsägen. Ein Industrieroboter wiederholt prähistorische Arbeiten mit immer exakt den gleichen Bewegungen, um herauszufinden, welche spezifischen Schnitt- oder Schlagspuren ein Werkzeug hinterlässt und welche Gebrauchsspuren es selbst davonträgt. Traditionell hängt nämlich die Einschätzung, ob ein Stein- oder Bronzebeil nun als Kriegsgerät oder zum Holzfällen diente, oft von der individuellen Expertise des untersuchenden Archäologen ab. In großen Serien von Experimenten versuchen wir, zu objektiven Beurteilungen zu kommen. Gemeinsam mit João Marai Roche hat Lisa Schunk die Stücke aus dem Hallenser Landesmuseum einer ersten Inspektion unterzogen. Es geht nicht zuletzt darum, herauszufinden, in welchem Rahmen weitere Untersuchungen sinnvoll sind. Dafür wäre es nämlich notwendig, die Stücke von jenem glänzenden Überzug, dem sogenannten Geiseltallack, zu befreien, mit dem es im vergangenen Jahrhundert leider üblich war, archäologische Objekte zu konservieren. Er macht die Mikrountersuchung der Oberflächen fast unmöglich. Lisa Schunk präsentiert die ersten Untersuchungsergebnisse. Die halbmondförmigen Wildschweinhauer sind offensichtlich als Werkzeuge benutzt und erst dann zu Schmuck umgearbeitet worden. Insbesondere die nach innen gewölbten Seiten weisen diffuse Schnittspuren und Schraffuren auf. Ganz so, als hätten sie als Schaber gedient, womöglich für die Fellbearbeitung oder das Glätten von Holz oder Polieren von Stein. Die Löcher sind später angefertigt worden, zeigen aber deutliche Tragespuren. Dafür spricht auch, so Schunk, dass ein ausgebrochenes Loch repariert wurde, um den Hauer weiter tragen zu können. Andere Anhänger scheinen hingegen extra fürs Begräbnis angefertigt. Manche Zähne, die von Auerochsen oder Wiesent stammen, lassen deutlich erkennen, dass sie aus dem Gebiss gehebelt wurden. Doch zeigen die Durchlochungen keinerlei Tragespuren. Das war also nicht unbedingt ihr persönlicher Besitz, erklärt Lisa Schunk. Vermutlich haben die Hinterbliebenen ihr das für die letzte Reise mitgegeben.